wenn du nicht rein willst, geh doch. Wenn du doch nur die Stunden zählst, geh doch, hau ab. Hau doch ab, ja du blöde Stütze, Schab. Hau doch ab, denn du gehst mir auf den Sack. Verpiss dich schon, du Konfusion, du inhaltsleere Popstation. Du blöde Kuh, ein Stöckelschuh, du affektiertes Blondfilou. Du Teufelsweib, du Unterleib, danke für die miese Zeit. Geh doch, du bist ja immer noch da. Schlag die Tür nicht, liebste Veronika. Geh doch, hau ab. Endlich vorbei, die Tyrannei, die tägliche Vielschwatzerei. Die Karte bleibt hier, das Geld gehört mir, wir sind auf teures Beutetier. Ich wünsch dir viel Glück, komm nie mehr zurück, weil ich dir jetzt ne neue Glück. Geh doch, du bist immer noch da. Ach, nun wein nicht, liebste Veronika. Heute betrink ich mich, denn du bist nicht mehr da.